schon purpurrot. Wir haben alle für Not. Ich seh im Spiegel mein Gesicht. Ich denke, nein, das bist du nicht. Mein Kumpel grillen die Augen vor. Das kommt ja sonst nur Samstag vor. Wir lieben den leckeren Sprit. Auf 10, auf 20, auf 30%. Wir lieben den leckeren Sprit. Auf 10, auf 20, auf 30%. Mein Kopf rauscht wie ein Wasserfall. Verliebt mein Haarausfall. Die Ohren stehen auch schon ab. Was war das gestern bloß für ein Schnaps? Der Kater hört wohl gar nicht auf. Ich denk mir, dass ich nie mehr sauf. Doch jetzt trink ich mir noch ein Bier. Auch dass ich den Verstand verlier. Wir lieben den leckeren Sprit. Auf 10, auf 20, auf 30%. Wir lieben den leckeren Sprit. Auf 10, auf 20, auf 30%. La la la la la la la la la. Flaschen, das ist ja wohl unglaublich. Habe ich kein Verständnis für.